alle Aspekte erfasst, Emissionsdarlehen, die Geschichte verstehen. Hat man es nicht von allen Seiten besehen? Renten verpachtet, Religionen verfrachtet, hat man wirklich alle Positionen beachtet? Konflikte deuten Kapitalmarkt verteufeln, Luft, Öko-Klamotten, die dritte Welt ausbeuten. Berücksichtigt man die Komponente aus Demagogik und Altersrente? Vom Standpunkt sozialer Verträglichkeit, Staatsverschuldung und Menschlichkeit, alles auf einmal frei serviert. Es zu verstehen ist kompliziert. Es zu verstehen ist kompliziert. Pädagogik in die Schranken gewiesen, persönliches mit einbeziehen, ökologische Aspekte und Ethnien verstehen, ambivalentes in Worte fassen, Gegenentwürfe sehen und leben lassen, an Lampedusas Küsten stehen und all den Dramen mit Lösungen begegnen. Berücksichtigt man den Elektroschrott, Schattenwirtschaft und Bildungsexport?